بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم الله des Allerbarmers des Allahs Segen und Heil sei auf Prophet Muhammad und auf all denjenigen, die seine Fußstapfen treten, bis an einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, Alhamdulillah, alles so gebet Allah, dass er uns dazu den Erfolg verliehen hat, dass wir uns heute in dieser Moschee versammeln. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, dem wir dafür danken. Heute ist der 22. Shawwal, 1426, und der erste Unterricht von Al-Fiqh. Und wir werden, inshallah, der Reihe nachgehen. Und beginnen wir erst einmal mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mit der Einführung dieser Thematik. Zunächst einmal, worauf stützen wir uns? Wir stützen uns im Fiqh, in diesem Unterricht, inshallah, auf drei wesentliche Quellen, vier wesentliche Quellen. Die eine Quelle ist als Grundbasis mehr gedacht als eine ordentliche Vorgehensweise. Also die Themen im Fiqh sollen ja irgendwie geordnet sein. Es gibt ja, die Fuqaha haben sich bei der Reihenfolge etwas dabei gedacht, dass sie angefangen haben mit dem Kapitel der Reinheit und dann über die Reinheit eingeteilt haben, schon unter Kapitel und dann zum Gebet übergehen und so weiter und so fort. Und wir fangen an auch mit dieser Reihenfolge, deswegen benutzen wir das Buch von Al-Sheikh Al-Fawzan, Hafizahullah. Es heißt Al-Mulakhas Al-Fiqhi, in dem er den Fiqh zusammengefasst hat, kurz zusammengefasst hat. Und aus dem Buch Sharh Az-Zad Rawd al-Murbi', daraus hat er das zusammengefasst. Und er hat dann natürlich einige detaillierte Sachen weggelassen, die weniger wichtig sind und auch teilweise Belege nicht erwähnt, weil es eben gedacht ist als kurze Zusammenfassung. Dazu fügen wir hinzu die Unterrichte von Al-Sheikh al-Shinqiti, Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti, einer der großen Gelehrten der Fuqaha aus Saudi-Arabien, der in Medina unterrichtet, in der Universität und auch in der Moschee und auch in Mekka unterrichtet hat oder vielleicht noch unterrichtet und noch anderswo. Seine Unterrichte ziehen wir auch hinzu, und zwar hat er Zad al-Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' erklärt. Das ist die zweite Quelle. Die dritte Quelle ist dieser Fiqh, den ich meinem Lehrer vorgelesen habe, der Sheikh Abd al-Mu'ti al-Dahir. Denn man kann nicht den Fiqh richtig verstehen, wenn man nicht es einem Gelehrten vorgelesen hat und dem man dann alle seine Fragen stellt, die einem noch aufkommen, oder dass der Gelehrte einen auch fragt, hast du diese Thematik verstanden oder nicht. Dann als viertes noch schützen wir uns auch auf die Erklärung von Sheikh al-Uthaymin zu dem gleichen Buch Zad al-Mustaqni', und zwar sein Buch heißt Sharh al-Mumti', und darauf unterstützen wir uns auch. Und inshallah beginnen wir und sagen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist eine Einführungsformel, die Muslime verwenden, bevor sie eine relativ größere Aktion beginnen möchten. Und es wird übersetzt im Allgemeinen als im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Und wenn man sagt im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, dann fehlt da etwas. Auf Arabisch nennt man da ist etwas, was fehlt, Khabar Mahduf. Also was heißt es denn im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Herzigen? Was mache ich denn im Namen Allahs? Dieser Teil ist weggelassen worden, damit man es angleicht, je nach an die jeweilige Situation. Das heißt, bevor ich esse, bedeutet Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, oder Bismillah in diesem Fall, bedeutet nur, ich esse im Namen Allahs. Und wenn man, bevor man reiten will, dann sagt man, ich reite im Namen Allahs. Und wenn man etwas trinken möchte, dann sagt man, ich trinke im Namen Allahs. Und wenn man Koran lesen möchte, dann sagt man ja, ich lese im Namen Allahs und so weiter und so fort. je nach Situation wird eben noch etwas hinzugefügt. Und somit ist es eine allgemeingültige Formel, die für alle Situationen gültig sind. Und somit weiß man natürlich auch, dass es deswegen verboten ist, zu sagen, Bismillah vor irgendeiner verbotenen Handlung. Denn man macht nicht irgendeine Sache im Namen Allahs. Und gemeint ist damit, ich mache das im Namen Allahs, also mit der Erlaubnis Allahs. Mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist der Name Allahs, wie wir alle wissen. Manche Ulama haben gesagt, das ist der gewaltigste Name. Und es ist ein Name, also einige Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, die werden ausschließlich nur für ihn verwendet. Und andere werden für ihn verwendet und die Ableitung von diesen Namen werden auch für andere Geschöpfe verwendet. Gemeint ist damit folgendes: Allah, niemand wird als Allah bezeichnet, außer Allah selbst. Aber zum Beispiel auch Ar-Rahman. Ar-Rahman wird auch bezeichnet, nur Allah wird damit bezeichnet und niemand sonst. Und Ar-Rahman bedeutet zum Beispiel derjenige, der voller Barmherzigkeit ist. Und deswegen hat man im Deutschen das Wort Al-Abama eingeführt, weil man ein Wort finden wollte, das nur für Allah gilt. Und deswegen hat man diese Silbe Al davor getan. Aber nicht, weil es das wirklich im Deutschen gibt, sondern man musste irgendein Wort finden, das nur für Allah subhanahu wa ta'ala gilt. Deswegen Allah ist der Al-Abama. Denn das nächste Wort Ar-Rahim hat man im Deutschen wieder ein Problem. Das ist nämlich fast die gleiche Wortbedeutung im Arabischen. Dann hat man einfach das eine als Al-Abama bezeichnet, Ar-Rahman, und das andere als der Barmherzige, Ar-Rahim. Und Ar-Rahim beinhaltet mehr, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, dessen Barmherzigkeit die Geschöpfe zu spüren bekommen. Dessen Barmherzigkeit die Geschöpfe zu spüren bekommen. Das heißt, Ar-Rahman ist derjenige, der voller Barmherzigkeit ist, und Ar-Rahim ist derjenige, von dem dann die Geschöpfe von seiner Barmherzigkeit profitieren. Wir beginnen im Namen Allahs, des Allerbarmherzigen, des Barmherzigen, und sagen: alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und das ist auch eine interessante Sache: alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dieser Satz macht Sinn, denn Allah subhanahu wa ta'ala gebührt der gesamte Lob, weil er nämlich der Herr der Welten ist. Und dann sagen wir: As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad, khatam al-nabiyyin. As-salatu was-salam, As-salah, ist normalerweise das Bekannte, was wir kennen. Doch in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala gibt es mehrere Aussagen dazu. Und eine der Aussagen ist, dass es die Barmherzigkeit bedeutet. Nur dann kollidiert es mit einem Vers in Surat al-Baqarah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah. Das heißt, jene erhalten Salawat, also Plural von Salah, von ihrem Herrn und Barmherzigkeit. Und der Vers weist darauf hin, dass die Barmherzigkeit etwas anderes ist als die Salah, als das Salah. Deswegen ist eine der stärkeren Ansichten, dass mit As-Salah von Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala lobt, und zwar die Person, für die er diesen Salah gibt, dass er ihn lobt in der höchsten Sitzung bei sich. Und As-Salah, oder As-Salah, dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden lobt, erhält man die höchsten Rangstufen und die Vollständigkeit, die man als Mensch erreichen kann. Also die Vollständigkeit eines Menschen, die ein Mensch erreichen kann. Und As-Salam bedeutet, dass man von jeder Art von Mangel freikommt. Dass man von jeder Art von Mangel befreit wird. Das ist also As-Salam. Und bedeutet auch das Grüßen. Und der Prophet sallam ist der letzte aller Gesandten, erste aller Propheten auch. Und er sagte selbst: Inna Allah astafa min Bani Ismaila Kinana. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat von den Kindern in Bani Ismail Kinana, das heißt, er hat von den Söhnen Ismails den Stamm Kinana auserwählt, Mustafa min Kinanata Qurayshan, und hat von Kinana Quraysh auserwählt, Mustafa min Quraysh Bani Hashim, und hat von Quraysh Bani Hashim auserwählt, Mustafa min Bani Hashim, Mustafani min Bani Hashim, das heißt, und er hat mich auserwählt von Bani Hashim, fa ana khiyarun min khiyar. Somit bin ich die Auswahl einer Auswahl. Der Hadith ist bei Muslim überliefert. Sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, der Fiqh ist ja zweigeteilt. Einmal der erste Teil des Fiqh, der geringere Teil, geht um die gottesdienstlichen Handlungen, die Ibadat. Deswegen sagt man Fiqh al-Ibadat. Der zweite Teil im Fiqh geht um Fiqh al-Mu'amalat. Und zwar der Fiqh der Handlungen oder der zwischenmenschlichen Handlungen. Alles andere, was nicht an sich Gottesdienste sind. Und im ersten Teil beschäftigt man sich natürlich mit den Ibadat, mit den Gottesdiensten, weil das der wichtigere Teil ist. Und das ist der Grund, warum Allah ja die Propheten entsandt hat, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten. Und nicht nur anbeten, sondern alle Gottesdienste für ihn alleine verrichten. Welche Gottesdienste sind gemeint? Das behandelt der Fiqh. Und Al-Ibadah, das ist das Wort gottesdienstliche Handlung, ist aufgebaut auf zwei Sachen. Auf einmal auf der Liebe, Al-Hubb, und das zweite ist auf Al-Ta'zim, das heißt, dass man auf der Verherrlichung. Auf der Verherrlichung. Al-Hubb, die Liebe, hat zum Ziel oder hat als Konsequenz, dass man Allahs Wohlgefallen nach Allahs Wohlgefallen streben möchte und danach trachtet. Al-Ta'zim, die Verherrlichung, hat zum Ziel, dass man Allah, dass man vor den Sünden flüchtet. Dass man vor den Sünden flüchtet. Das zum einen. Jetzt gibt es Voraussetzungen für die Gültigkeit jeder einzelnen Ibadah. Das heißt, jede einzelne Ibadah, die wir sprechen, von der wir reden werden, wird zwei Voraussetzungen erfüllen müssen. Und das wird auch jedes Mal erwähnt werden. Entweder als Voraussetzung oder sogar als Bestandteil. Das eine ist Al-Ikhlas. Und das zweite ist Al-Mutaba'a. Und das ist der Grund, warum wir Fiqh lernen. Besonders wegen Mutaba'a. Das ist eigentlich der Fiqh. Das bedeutet, Ikhlas bedeutet nichts anderes, als dass man diese Gottesdienste ausschließlich für Allah verrichtet. Und Al-Mutaba'a bedeutet, dass man sie genauso verrichtet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie verrichtet hat. Und das ist, worum es überhaupt im Fiqh geht. Dass wir lernen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ibadat verrichtet hat. Und die Mutaba'a, das heißt, dass man dem Prophet sallallahu alaihi wasallam nachgefolgt ist, wird erst seine Gültigkeit finden, wenn man sechs Sachen erfüllt hat. Es gibt sechs Sachen, wenn man sie nicht macht, dann hat man nicht der Sunna gefolgt, sondern vielmehr folgt man dann der Bid'ah. Und das ist ein schöner Maßstab, von dem man lernen kann, also den man anwenden kann auf jeden Gottesdienst. Und zwar sind es die folgenden sechs Sachen. Erstes As-Sifa, das heißt die Art und Weise. Das zweite ist Al-Qadr, die Menge oder die Anzahl. Das dritte ist Al-Jins, das heißt die Sache selbst. Das vierte ist As-Sabab, die Ursache. Und das fünfte ist As-Zaman, die Zeit. Und das sechste ist Al-Makan, der Ort. Also nochmal sage ich diese sechs. Eines ist As-Sifa, die Art und Weise. Das zweite ist Al-Qadr, die Menge oder die Anzahl. Und Al-Jins ist die Sache selbst. Und As-Sabab ist die Ursache. Und Al-Zaman ist die Zeit. Und Al-Makan ist der Ort. Und dazu geben wir jetzt ein paar Beispiele. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen Geduld schenken. Denn diese Einführung ist, denke ich, wichtig. Die Eigenschaft, warum muss die Eigenschaft erfüllt sein, damit ein Gottesdienst wirklich der Sunna entspricht? Zum Beispiel, wenn man Wudu machen möchte, dann verwendet man Wasser, wie wir im ersten Kapitel lernen werden. Also wie wir natürlich schon wissen. Doch dieses Wasser muss bestimmte Eigenschaften erfüllen. Wenn ich diesen Wasser, was ich habe, wenn ich einen Liter Wasser habe und ihm Unreinheit hinzufüge, dann darf ich dieses Wasser nicht mehr verwenden. Das heißt, dieses Wasser muss von der Art Wasser sein, wie Allah es erschaffen hat. Okay? Und wenn ich jetzt unreines Wasser verwenden würde, dann würde ich niemals rein werden, sodass ich mein Gebet verrichten darf. Das ist eine Art und Weise. Oder ein anderes Beispiel: Wenn ich meine Hände im Gebet hebe, dann hebe ich sie entweder so hoch wie die Schultern, wie die Fuqaha gesagt haben, oder so hoch wie die Ohren. Und manche haben gesagt, die Hadithe sind gleich. Der eine bezieht sich auf den Anfang der Hände und der andere aufs Ende, wie dem auch sei. Aber wenn ich meine Hände unterhalb hebe oder überhalb, dann ist es besser, ich lasse es sein. Weil so ist nicht überliefert und so ist nicht überliefert. Das ist eher eine Spielerei dann. Also entweder ich mache es so, wie es überliefert ist, oder ich lasse es. Okay. Weil die Gottesdienste so vorgegeben sind, wir können nicht damit spielen. Oder können sie nicht ändern. Das ist wieder eine Sache. Das heißt, ich muss mich daran halten, wie genau die Art und Weise. Es reicht nicht, dass ich meine Hände hebe, sondern ich muss auch wissen, wie ich sie hebe. Dann, das zweite ist Al-Qadr, die Anzahl. Und ein einfaches Beispiel, jeder weiß, dass man, wenn man zum Beispiel beten möchte, sein Mittagsgebet verrichten möchte, sein Ruhur-Gebet, dann besteht das aus 4 Gebetssequenzen, 4 Raka'at. Und wenn man 5 beten würde oder 3 beten würde, absichtlich ist das Gebet ungültig. Al-Jins ist die Sache selbst. Wenn ich zum Beispiel im Hajj bin und eine Sache gemacht habe, wofür ich ein Opfer leisten muss, dann gibt es bestimmte Tiere, die ich schlachten darf als Sühneleistung, und es gibt Tiere, die ich nicht schlachten darf als Sühneleistung. Wenn ich zum Beispiel ein Huhn schlachte, dann gilt das nicht, weil das Tier selbst, was ich geschlachtet habe, nicht eines von den Tieren ist, die ich schlachten darf. Also die Sache selbst, Al-Jins. Dann, Al-Sabab ist die Ursache. Da gibt es ein schönes Beispiel. Es ist überliefert, dass ein Mann bei Abu Bakr radiallahu anhu war und er hat genießt. Dieser Mann bei Abu Bakr hat genießt. Und dann hat dieser Mann gesagt, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Das heißt, alles Lob gebührt Allah und Allahs Segen heilt seinen Propheten Muhammad oder auf den Gesandten Allahs. Und dann hat Abu Bakr gesagt, das, was du gesagt hast, ist gut, ist also an sich gut, aber zum falschen Zeitpunkt. Aber zum falschen Zeitpunkt. Und somit lernen wir, was man nämlich sagen muss, wenn man genießt hat, man sagt Alhamdulillah und fertig. Und darf nicht hinzufügen. Okay? Das heißt, das ist die Art und Weise. Aber was uns interessiert als dieses Beispiel ist die Ursache. Warum hat er Alhamdulillah gesagt? Weil er genießt hat. Warum? Weil er genießt hat. No. Dann Al-Zaman. Al-Zaman ist die Zeit. Und das ist auch ein einfaches Beispiel. Wenn ich zum Hajj gehen würde und ich würde zum Arafat gehen am 8. Tag oder am 10. Tag, dann habe ich nichts von meiner Hajj. Denn ich muss in Arafat gewesen sein am 9. Tag, in diesem Zeitpunkt. Das ist Al-Zaman. Einfaches Beispiel, das letzte Voraussetzung ist Al-Makan, der Ort. Wenn ich am 9. Tag vom Mittagsgebet bis zum Sonnenuntergang bei der Hajj bin, aber in Mina und nicht in Arafat und auch nicht mehr nach Arafat gehe, dann ist mein Hajj auch flöten gegangen. Dann habe ich auch vom Hajj gar nichts mehr. Weil ich muss in Arafat gewesen sein und nicht woanders. Das ist Al-Makan. Al-Fiqh bedeutet sprachlich gesehen das Verständnis, Al-Fahm. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُنَا تَسْبِحَهُ. Doch ihr versteht ihr Preisen nicht. Allah sagt ja, es gibt nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht lobpreist. Sagt er in Surat al-Isra, Vers 44. Und das heißt, doch ihr versteht ihr Preisen nicht. Das Wort Tafqahun kommt vom Wort Fiqh. Das gleiche Wortwurzel, Fa, Qaf und Ha. Und wird einfach verstehen. Und gemeint ist damit, Allahs Gesetze zu verstehen. Dass man weiß, was halal und haram ist und so weiter und so fort. Fiqh allgemein betrachtet, beinhaltet somit nicht nur die gottesdienstlichen Handlungen oder die zwischenmenschlichen Handlungen, sondern auch den großen Fiqh. Und zwar die Aqaid, die Aqida. Das ist allgemein gesehen. Und deswegen haben manche Ulama die Aqida als Fiqh al-Akbar bezeichnet. Und deswegen findet man auch ein Buch von Imam Abu Hanifa, rahimahullah, das heißt Al-Fiqh Al-Akbar, in der er seine Aqida niedergeschrieben hat oder diktiert hat, die übereinstimmt mit der Aqida der uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen. Denn die Aqida ist nämlich die Voraussetzung für die Gültigkeit unserer Handlungen. Ikhlas haben wir gesagt für Allah. Das heißt, wenn du eine falsche Aqida hast und du für jemand anderes aus Allah einen Gottesdienst machst, dann wird der Gottesdienst nicht angenommen. Aber in der Definition für uns bedeutet Fiqh etwas anderes. Und zwar bedeutet es die Kenntnis um die praktischen Handlungen und deren detaillierte Belege. Das heißt, nochmal, die Kenntnis um die praktischen Handlungen und die Kenntnis um deren detaillierten Belege. Diese Definition macht viel Sinn, denn wenn man sagt, auf Arabisch heißt es übrigens Ma'rifat al-Ahkam al-Amaliyya bi-Adillatiha al-Tafsiliyya. Das heißt, das ist eine interessante sprachliche Feinheit, die ich euch nicht entgehen lassen möchte. Und zwar das Wort auf Arabisch Ma'rifa ist etwas anderes als Ilm. Obwohl es manchmal als Synonyme verwendet wird. Das Wort Ilm bedeutet Wissen und ist mit Gewissheit verbunden. Das heißt, Wissen muss richtig sein. Aber Ma'rifa kann auch Überzeugung beinhalten. Das heißt, man kann auch von etwas überzeugt sein, von einem Rechtsspruch, von einer Fatwa, von eines Gelehrten. Er kann auch nur überzeugt sein von der Sache und er wird dir sagen, Allahs Gesetz nach meinem Verständnis ist so und so und so. Auch wenn er keine Gewissheit hat. Er verratet ihm das, wenn er überzeugt ist von einer Sache. Ghalabatu wann? Ja, er ist überzeugt davon. Es ist nicht 50-50, die Angelegenheit ist nicht bei ihm unklar, sondern er ist eher überzeugt davon, dass die Sache halal ist bzw. haram ist. Und deswegen bezeichnet Allah subhanahu wa ta'ala als Al-Alim und nicht als Al-Arif. Das heißt, Allah ist Al-Alim, weil bei ihm gibt es nur Wissen, wahres Wissen. Er ist nicht von einer Sache überzeugt, sodass er noch Zweifel hat. Deswegen nennt man ihn nicht Al-Arif, man nennt ihn Al-Alim. Al-Ahkam al-Amaliyya, das heißt die praktischen Handlungen, damit fällt raus alles, was mit der Aqida zu tun hat. Auch wenn, wie gesagt, Fiqh eigentlich beides beinhaltet. Ja? Aber damit fällt raus, und wir werden auch sehen, natürlich, möge Allah subhanahu wa ta'ala ein langes Leben geben und den Unterricht segnen, wenn wir eines Tages kommen sollten zum Kapitel über die Strafgesetze, da gibt es ja auch die Regelung über den Murtad. Okay? Und dann muss man ja wissen, also der vom Islam abtrünnig wird, dann muss man ja auch wissen, was sagt die Aqida dazu, wann ist jemand abtrünnig und wann nicht. Okay? Insofern ist das alles natürlich irgendwie miteinander verbunden. Dann bi-Adillati al-Tafsiliyya und deren detaillierten Belege, damit ist gemeint, dass wir nicht die allgemeinen Belege behandeln. Warum? Weil allgemeine Grundsätze behandelt man in Usul al-Fiqh, das heißt die Grundsätze des Fiqh. Okay? Das ist aber für deutsche sprachige Muslime weniger interessant. Fast nicht wichtig. Es ist sehr gut, darüber einen Überblick zu haben, aber wenn man sowieso nicht in den Hadithen nachschlagen kann, im Tafsir nachlesen kann, nicht forschen kann, selbst kein Ijtihad machen kann, machen diese Grundsätze nicht viel Sinn, machen aber doch etwas Sinn. Okay? Und man wird automatisch im Fiqh einige Sachen von diesen Grundsätzen erwähnen müssen, damit man sie versteht, warum die Fuqaha so geurteilt haben oder so geurteilt haben. Und hiermit wissen wir, das ist überliefert unter Übereinkunft der Gelehrten, dass jemand, der nicht die detaillierten Belege kennt, kein Alim ist. Also jemand, anders ausgedrückt, der genau weiß, wie man betet, der genau weiß, wie man fastet, der genau weiß, was die Voraussetzungen sind für die Gültigkeit des Zakat, und er weiß, wem Zakat gegeben werden darf, und er kennt sich aus über die Zinsverbote im Islam und so weiter und so fort. Er kennt alles, er weiß das alles. Es gibt keine Sache, wo er nicht weiß, ob es halal oder haram ist oder ob es Meinungsverschiedenheit gibt oder so etwas. Ja? Aber wenn er nicht weiß, warum die Gelehrten das und das gesagt haben, das heißt, die Belege nicht kennt, die Hadithe nicht kennt, die Verse aus dem Koran nicht kennt, die dazu verwendet worden sind, oder die Aussagen von Sahaba, dann ist er niemals ein Alim, ein Gelehrter, sondern er bleibt ein Muqallid. Ein Muqallid, jemand, der einem anderen folgt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, man yurid Allahu bihi khayran yufaqihhu fi ad-din. Und dieser Hadith ist an mehreren Stellen überliefert, unter anderem bei Bukhari und Muslim, unter anderem bei Ibn Majah bei Tirmidhi. Es bedeutet, denjenigen, für den Allah Gutes will, den lässt er seine Religion verstehen. Yufaqihu fid din. Den gibt er Fiqh über die eigene Religion, über diese Religion. Denn nur durch den Fiqh erlangt man Wissen, das dem Menschen nützt. Und nur wenn man Wissen hat, was einem nützt, dann kann man auch eine rechtschaffene Tat begehen. Wie soll ich denn wissen, was Allah mag und nicht mag, wenn ich nicht Wissen habe? Und die einzige Sache im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, gib mir, dass er ihm angeordnet hat, dass er von Allah verlangen soll, noch mehr von dieser einen Sache, ist das Wissen. Allah sagte, وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا in Surah Taha, Vers 114. Das heißt, und sprich, mein Herr, vermehre mein Wissen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat dieses gesetzliche Wissen bezeichnet als das Erbe der Propheten. Als das Erbe der Propheten. Und diesbezüglich gibt es auch einen gewaltigen Hadith, der uns alle anspornen soll. Das heißt, auch wenn man nicht hierher kommt und unbedingt alles auswendig lernt und nicht mitschreibt und nur hierher kommt, weil man gerne zuhört und unter den Muslimen ist, auch diese Leute bekommen eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, die unvorstellbar ist. Natürlich diejenigen, die Wissen mitnehmen, sind noch höher an Rangstufen. Und diejenigen, die Wissen mitnehmen und es weitergeben, sind noch besser. Aber wer nur kommt zu solchen Sitzungen und nur zuhört und dabei ist, hat von Allah subhanahu wa ta'ala einen folgenden Segen verdient. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, wahrlich, Allah hat auf der Erde wandernde Engel, die nicht mit dem Schreiben der Taten beschäftigt sind. Das heißt, andere Engel als diejenigen, die rechts und links bei jedem Menschen sind und die guten Taten, schlechten Taten aufschreiben. Es gibt andere Engel. Allah hat auf der Erde wandernde Engel, die nicht mit dem Schreiben der Taten beschäftigt sind. Sie suchen diejenigen auf, die Allahs gedenken. Wenn sie Leute gefunden haben, die Allahs gedenken, rufen sie sich gegenseitig. Kommt zu dem, was ihr wolltet, zu dem, was ihr gesucht habt. Dann umschließen sie sie mit ihren Flügeln bis zum untersten Himmel. Dann fragt sie ihr Herr, das heißt Allah fragt die Engel, obwohl er besser Bescheid weiß als sie. Was sagen meine Diener? Dann sagen sie, sie sagen Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah und sie verherrlichen dich. Dann sagt er, haben sie mich gesehen? Dann sagen sie, nein, bei Allah, sie haben dich nicht gesehen. Dann sagt er, wie wäre es, wenn sie mich gesehen hätten? Dann sagen sie, wenn sie dich gesehen hätten, würden sie dir noch mehr Gottesdienste verrichten, dich noch mehr verherrlichen und noch mehr Lob preisen. Dann sagt er, um was bitten sie mich? Sie sagen, sie bitten dich um das Paradies. Dann sagt er, und haben sie es gesehen? Sie sagen, nein, bei Allah, unser Herr, sie haben es nicht gesehen. Er sagt, wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? Sie sagen, hätten sie es gesehen, dann würden sie noch mehr darauf harren und noch stärker danach verlangen und es noch mehr begehren. Er sagt, wovor suchen sie Zuflucht? Dann sagen sie, vor dem Feuer. Allah sagt dann, haben sie es gesehen? Dann sagen sie, nein, bei Allah, unser Herr, sie haben es nicht gesehen. Er sagt dann, wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? Dann sagen sie, dann würden sie noch mehr dafür tun, um davor zu flüchten, und sie würden sich noch mehr davor fürchten. Dann sagt er, dann mache ich euch zu Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Dann sagt ein Engel von ihnen, unter ihnen ist aber der Sohn so. Er gehört gar nicht zu ihnen. Er ist nur gekommen, um etwas zu erledigen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das sind Leute, bei denen diejenigen, die sich dazusetzen, nicht unglücklich werden. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um diese Sachen. Wir bitten ihn erstens um das Paradies. Wir bitten ihn zweitens darum, dass er unsere Sünden uns vergibt. Und wir bitten ihn als drittes darum, dass er uns vor der Pein des Feuers beschützt. Amin. Amen. Na, also der Hadith ist bei Al-Bukhari. Die Menschen, die sich Wissen aneignen, sind von dreierlei Kategorie. Die ersten sind diejenigen, die Wissen sich aneignen, nützliches Wissen. Und wenn man sagt nützliches Wissen, dann gibt es auch unnützliches Wissen. Es gibt auch unnützliches Wissen. Wenn jemand mir beibringt, wie ich eine bestimmte Sünde begehe, dann hat er mir unnützliches Wissen gegeben. Und sie, also sie vereinen nützliches Wissen mit rechtschaffener Tat. Die sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat, auf dem Weg derer, denen er Gnade erwiesen hat, auf dem Weg der Propheten, der Wahrheitsliebenden, der Märtyrer und der Rechtschaffenen. Die zweite Gruppe sind diejenigen Menschen, die Wissen, nützliches Wissen haben, aber nicht danach handeln. Die sind diejenigen, mit denen Allah zürnt, oder denen Allah zürnt, mit denen er unzufrieden sind, und zu ihnen gehören die Juden und alle, die auf ihrem Weg wandeln. Die dritte Kategorie sind diejenigen Menschen, die handeln, aber sie haben kein Wissen. Und das sind diejenigen, die Allah bezeichnet als die Irregehenden. Zu ihnen gehören die Christen und alle, die auf ihrem Weg gehen. Und deswegen heißt es in Surat al-Fatiha, dass wir lesen, Allah, also leite uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Das sind die Gläubigen. Nicht den Weg derjenigen, mit denen du zornig bist. Und nicht den Weg der Irregehenden. So heißt es im Tafsir, die Irregehenden sind diejenigen, die eben kein Wissen haben und trotzdem handeln. Und diejenigen, denen Allah unzufrieden ist und denen er zornig ist, sind diejenigen, die Wissen haben, aber sie handeln nicht danach. Und manche Muslime denken, und das ist traurig, sie denken, wenn sie diese Fatiha lesen, dann machen sie direkt oder indirekt Dua gegen diese Leute und sagen, Alhamdulillah, sind wir keine Juden, kein Christen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala in vielen Versen im Koran erwähnt er nicht die Personen direkt, für die der Koran jetzt in diesem Moment herabgesandt worden ist, sondern er lässt die Verse allgemein, damit alle Menschen in diese Kategorie reinfallen, die sich bestimmte Eigenschaften angeeignet haben. Das heißt, jeder Mensch ist hier gemeint, der Wissen hat und nicht danach handelt, und jeder Mensch ist hier gemeint, der kein Wissen hat und trotzdem handelt. Und nicht nur die Judenchristen, sondern es gibt auch viele Muslime, die ähnlich sind. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man immer darauf achten, nützliche Bücher zu lesen, mit den Gelehrten in Kontakt zu bleiben und wenn man eine Frage hat, sie zu kontaktieren und die Religion zu lernen von ihnen selbst, indem man an ihren Sitzungen teilnimmt, die in Moscheen stattfinden oder anderswo, oder dass man Unterrichte anhört, sei es im Radio oder anderswo. Und vergiss nicht, dass du dein Wissen vermehren musst und reinigen sollst, indem du handelst gemäß dem Wissen und indem du das Wissen weitergibst. Denn Allah, und dass du immer unterwürfig bist. Wenn du unterwürfig bist, das heißt Tawadu hast, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich erhöhen. Allah sagt, واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Und fürchtet Allah, und Allah wird euch lehren, und Allah hat Wissen über alles. Und Wissen ist dasjenige, oder ist dasjenige Thema, oder diejenige Sache, für die es sich am meisten lohnt, seine Zeit zu investieren. Allah sagt im Koran, قل, sprich, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Sind etwa diejenigen, die wissen, gleich denjenigen, die nicht wissen? إنما يتذكر أولو الألباب. Nur diejenigen denken wirklich nach, die Verstand besitzen. Und Allah sagt, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. Das heißt, Allah erhebt diejenigen, die glauben von euch, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Und Allah weiß über das, was ihr tut, sehr gut Bescheid. So hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Unterschied gemacht zwischen denjenigen, die Wissen haben, und denjenigen, die nicht Wissen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nützliches Wissen geben und er uns den Erfolg dazu verleiht, dass wir mit diesem Wissen handeln. Denn wir alle wissen mehr, als wir tun. Denn wir alle wissen mehr, als wir tun. Und wir bitten auch Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Wahrheit als Wahrheit zeigt und die Falschheit als Falschheit zeigt, sodass wir der Wahrheit folgen können und der Falschheit aus dem Weg gehen können. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Gebete erhört, und der ist derjenige, der alles hört, nicht nur die Gebete. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Salatu wassalam ala Rasulillah. Machen wir weiter. Und zwar beginnen die Fuqaha mit dem ersten Kapitel, mit dem Kitab al-Tahara, das Buch der Reinheit, oder das Kapitel der Reinheit. Und dieses Kapitel der Reinheit, Kitab ist meistens so ein Überkapitel und Bab ist meistens so ein Unterkapitel. Also ist ein Kitab beinhaltet viele Abwab, Plural von Bab. Und die Reinheit, natürlich wird in verschiedenen Situationen verschieden verwendet. Einmal beinhaltet es die Reinheit des Herzens, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch über den Gläubigen, inna al-mu'mina la yanjus, das heißt, der Gläubige wird wahrlich niemals unrein, weil er den reinen Glauben hat im Herzen, also der Hadith al-Bukhari. Und es wird auch manchmal verwendet auf al-Tahara al-Ma'nawiyya, das heißt, die Reinheit im übertragenen Sinne oder die gesetzliche Reinheit, von der wir auch sprechen müssen, und die Reinheit al-Tahara al-Hissiyya, das heißt, die Reinheit, die man messen kann, oder die Reinheit, die man spüren kann oder sehen kann, die fühlbare Reinheit. Und das sind verschiedene Arten von Reinheit. Wie man sehen kann, die Reinheit des Herzens, das ist Aufgabe der Ulama al-Aqida, der Gelehrten der Aqida, und die anderen sind Aufgaben der Gelehrten des Fiqh, also Fiqh al-Ibadat jetzt besonders. Und das erste Unterkapitel ist Ahkam al-Taharati wal-Miyah, das heißt, die Regelungen über die Reinheit und die verschiedenen Arten von Wasser. Ich wollte nicht sagen Gewässer, einfach die verschiedenen Arten von Wasser, die es gibt. Da das Gebet der zweite Pfeiler des Islam ist, der erste Pfeiler nach dem Glaubensbekenntnis, Ash-Shahadatain, und da das Gebet dasjenige ist, was den Muslim von den Kafir unterscheidet, und da das Gebet der wichtigste Pfeiler des Islam ist, nach diesem Shahadatain, und das erste ist, nachdem der Mensch am Tag der Auferstehung, Yawm al-Qiyamah, gerichtet wird. Also das heißt im Hadith, dass das erste, wonach der Muslim am Tag der Auferstehung gerichtet wird, ist sein Gebet. In Saluhat, das heißt, wenn es richtig und gut war und richtig verrichtet war, wurde, dann sind auch seine anderen Taten alle gut und richtig verrichtet worden. Und in Fasadat, wenn es also schlecht war und nicht angenommen worden ist und nicht vollständig gemacht worden ist, dann sind auch dementsprechend alle seine anderen Taten. Und deswegen ist es unvorstellbar, dass ein Muslim nicht betet, aber trotzdem fastet. Oder nicht betet und trotzdem Zakat gibt. Oder nicht betet und zu Hajj geht. Das ist alles unvorstellbar, denn die Arkan des Islam sind auch nach der Wichtigkeit und nach der Gewaltigkeit aufgelistet. Das Gebet ist natürlich an vielen Stellen im Koran erwähnt worden, manchmal zusammen mit dem Zakat, manchmal alleine. Und weil das Gebet nicht angenommen wird von Allah subhanahu wa ta'ala, außer durch die Reinigung, außer wenn man rein ist, war es klar, dass die Fuqaha dieses Kapitel der Reinigung dem Kapitel des Gebets vorziehen werden. Und zwar muss der Gläubige rein sein, sowohl gesetzlich rein sein, als auch rein sein von Unreinheiten, die der Gesetzgeber als Unreinheit bezeichnet hat. Und das vollzieht sich allgemein gesehen mit Wasser. Wenn man kein Wasser findet, dann eben mit der Tayammum. Und das werden wir alles im Einzelnen, inshallah, erklären. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Miftah al-Salat al-Tahur. Miftah ist der Schlüssel. Der Schlüssel des Gebets ist al-Tahur, ist die Reinheit. Der Hadith ist Hasan bei Abu Dawud, al-Tirmidhi und al-Darimi. Und die Unreinheit Al-Hadath, das heißt das Fachwort für die Unreinheit. Al-Hadath. Das Hadath ist ein Grund dafür, dass Allah das Gebet nicht annimmt. Und es ist wie ein Schloss, das eben durch den Wudu, durch die Gebetswaschung aufgemacht wird, geöffnet wird. Und die Reinheit ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Und was heißt eine Voraussetzung? Voraussetzung auf Arabisch heißt Sharta. Und Sharta bei den Usuliyin, jetzt kommen wir zum ersten Mal zu dem, was die Gelehrten der Grundsätze des Fiqh gesagt haben. Denn all das ist eigentlich auch aufgebaut auf den Grundsätzen der Fuqaha, die sie gesetzt haben. Sie haben Schart folgendermaßen definiert. Schart, eine Voraussetzung bei Fiqh, ist eine Sache, die, ich werde den Satz sagen und dann werde ich erklären, was das bedeutet. Voraussetzung ist eine Sache, die, wenn sie nicht vorhanden ist, dann ist der Gottesdienst auch nicht vorhanden. Und wenn sie vorhanden ist, die Voraussetzung, dann muss der Gottesdienst noch nicht vorhanden sein. Und das bedeutet nichts anderes als zum Beispiel bei dem Wudu. Wenn jemand kein Wudu macht, Abdest macht, dann ist sein Gebet nicht gültig. Es gibt kein Gebet. Wenn man allerdings Wudu macht, die sich wäscht fürs Gebet, heißt das noch nicht, dass man gebetet hat. Okay? Und insofern ist es eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets. At-Tahara auf Arabisch bedeutet eben die Reinheit oder das Reinigen vom Schmutz, sei es Schmutz, den man berühren kann, oder Schmutz im übertragenen Sinne. Und in der Definition heißt es, dass man die gesetzliche Unreinheit entfernt, also Hadath entfernt, und die messbare Unreinheit auch sagt man, entfernt. Was bedeutet Hadath? Was bedeutet Unreinheit? Die Fuqaha sagen, Unreinheit, gesetzliche Unreinheit bedeutet, es ist eine Eigenschaft, eine gesetzliche Eigenschaft, die demjenigen, der diese Eigenschaft besitzt, verbietet zu beten und andere Gottesdienste zu verrichten. Das bedeutet noch einmal ganz einfach, es ist einfach ein Zustand, eine Eigenschaft von einem Menschen, die, wenn er diese Eigenschaft hat, dann darf er nicht beten und andere Gottesdienste verrichten, bestimmte Gottesdienste verrichten. Zum Beispiel, wenn man keinen Wudu hat, keine Gebetswaschung hat, dann darf man nicht beten. Man darf nicht beten. Und ganz grundsätzlich gesehen, der Hadath, diese gesetzliche Unreinheit, wird entfernt durch Wasser. Auf eine bestimmte Art und Weise, mit Wasser und durch eine Niyya. Das heißt, durch eine Absicht. Ohne Absicht läuft gar nichts. Wenn es die große Unreinheit war, dann muss Wasser den ganzen Körper berühren. Und wenn es die kleine Unreinheit war, dann muss das Wasser nur vier bestimmte Körperteile berühren. Oder eben, wenn man kein Wasser hat, dann Erde auf eine bestimmte Art und Weise, wie wir, inshallah, noch behandeln werden. Doch, wenn man sich reinigt, nur als, es ist eine Nebeninformation, wenn man sich reinigt durch Wasser oder durch Tayammum, durch die Erde, dann heißt es noch lange nicht, dass Unreinheit entfernt wird. Gemeint ist damit nichts anderes als das, wenn ich zum Beispiel meine Hände wasche, nachdem ich nachts geschlafen habe, das ist ein Befehl. Unser Prophet hat uns verboten, dass wenn wir nachts geschlafen haben, morgens aufstehen, dass wir dann unsere Hände in ein Gefäß reintun und von dort Wasser schöpfen. Weil er gesagt hat, keiner von euch weiß, wo eure Hände nachts geschlafen haben. Und trotzdem, wenn ich meine Hände wasche, bin ich noch nicht rein. Und genauso, wenn ich Abdest mache, nehme, also Wudu nehme, obwohl ich schon Wudu habe, dann werde ich auch nicht rein, sondern ich bin schon rein. Und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, auf der Seite 364, Surat al-Furqan, 25, Vers 48. Wir haben vom Himmel reinigendes Wasser herabgesandt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, und wir senden zu euch vom Himmel Wasser herab, damit ihr euch damit reinigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, das heißt, wenn ihr kein Wasser findet, dann macht Tayammum. Und diese sind alles Belege dafür, dass man nur Wasser benutzen darf, um sich zu reinigen, um diesen Hadath, diese Unreinheit zu entfernen. Und wenn es kein Wasser gibt, hat Allah gesagt, dann müsst ihr Tayammum machen. Tayammum macht man mit Erde. Und das ist ein Beweis dafür, dass man nichts anderes verwenden darf, außer Wasser. Okay? Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Hadith ist bei Bukhari, wir müssen überliefert, dass einen Wüstenaraber gesehen haben, der in der Moschee sein Geschäft verrichtet hat. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, kippt darüber einen Eimer Wasser. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch der Frau, die nur ein Kleid hat, und in diesem Kleid menstruiert sie, und in diesem Kleid betet sie auch, hat er gesagt, dass es kein Problem ist. Sie soll ihr Kleid nehmen und diese Unreinheit wegwaschen. Mit Wasser, hat er gesagt. Und als ein kleines Kind in seinem Schoß war und dann auch Urin abgelassen hat, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts anderes gemacht, als auch Wasser darauf gekippt. Denn wie wir sehen werden, ist das Urin von einem Kleinkind nicht so unrein wie das Urin von einem Erwachsenen. Allerdings ist die richtigere Ansicht, wallahu a'lam, dass man nicht nur Wasser verwenden muss, um Unreinheiten zu entfernen. Gemeint ist damit Unreinheiten, die man anfassen kann. Sondern man kann auch andere Sachen benutzen. Denn wenn an irgendeiner Stelle eine Najasa ist, eine Unreinheit ist, dann ist das Ziel von der Reinigung, dass diese Najasa weg ist. Und das kann ich manchmal machen, das kann ich mit Wasser machen, auf jeden Fall. Allerdings kann ich das auch machen mit anderen Sachen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel andere Flüssigkeiten habe, die eine Unreinheit entfernen können, dann darf ich sie auch verwenden. Okay, weil es darum geht, dass die Unreinheit entfernt wird. Und die Hadithe, die wir gerade erwähnt haben, der Vers, den wir erwähnt haben, schließen nicht andere Sachen außer Wasser aus, sondern sie erwähnen Wasser, aber sie schließen das Wasser nicht aus. Die Hadithe schließen andere Sachen außer Wasser nicht aus. Okay. Allah hat im Koran ein Wort erwähnt. Das heißt, er hat gesagt, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Wir haben vom Himmel Wasser herabgesandt, reinigendes Wasser herabgesandt. Und reinigendes Wasser ist etwas anderes als reines Wasser. Tahur auf Arabisch bedeutet, Tahur auf Arabisch bedeutet an sich rein und anderes reinigend. An sich rein und anderes reinigend. Das heißt, es ist sauber und es kann auch andere Sachen sauber machen. Und dazu gehört jedes natürliche Wasser. Das Wasser, das vom Himmel kommt, wieder vom Regen also, das Wasser, was durch Eisberge, vom Eisberg kommt, oder Hagel vom Himmel, oder Wasser, das auf der Erde fließt, wie zum Beispiel Flüsse, oder auch Meere, oder auch Seen, oder auch Bäche, oder auch Brunnen, und falls es noch andere Sachen gibt, Quellen. All diese Sachen sind Gewässer, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat und die wir so wie sie sind verwenden dürfen. Das heißt, jedes natürliche Wasser dürfen wir einfach verwenden. Dieses reinigende Wasser kann aber sein, dass es sich verändert. Kann aber sein, dass es sich verändert. Und zwar, entweder es verändert sich dadurch, dass man diesem reinigenden Wasser, das heißt dem Regenwasser zum Beispiel, eine Sache reintut, die najis ist, unrein ist. Oder man schmeißt etwas rein, oder es fällt etwas rein, das auch rein ist, daher ist, aber nicht tahur, nicht reinigend. Beispiel dafür. Fangen wir mit dem zweiten Teil an, dem letzten Teil an. Wenn ich in Wasser, wenn ich sauberes Wasser habe, vom Regenwasser zum Beispiel, und werfe darin, meinetwegen, Rosenwasser rein. Rosenwasser ist sauber, rein, daher. Aber es ist nicht tahur, es ist nicht reinigend. Ich kann nicht mit Rosenwasser Wudu machen. Ist auch viel zu teuer. Sehr teuer. Aber wie dem auch sei, man kann nicht mit Rosenwasser Wudu machen, sondern man muss Wasser machen mit dem Wasser, das Allah SWT erwähnt hat im Koran und der Prophet uns vorgemacht hat. Wenn ich also Wasser vermische mit Rosenwasser und diese Substanz, die ich reintue, sich vermischt mit dem Tahur-Wasser, dann verändert dieses Regenwasser seinen Status und wird von Tahur zu Tahir. Was ist der Maßstab? Also wie ist es, wenn ich einen Tropfen reinwerfe oder drei? Oder ab wann wird dieses reine, ab wann darf ich dieses Regenwasser nicht mehr benutzen? Einfach, sobald sich eine von drei Eigenschaften verändert hat. Weil es kann ja sein, dass etwas reinfällt, was viel zu wenig ist, was nichts verändert. Sobald ich merke, dass irgendwie der Geruch sich verändert hat, oder der Geschmack sich verändert hat, oder die Farbe sich verändert hat, also Geruch, Geschmack oder Farbe, dann benutze ich das nicht mehr. Dann ist das eben Tahir und nicht mehr Tahur. Tahir und nicht mehr Tahur. Warum habe ich vorhin gesagt, wenn das Wasser, wenn die Substanz sich darin vermischt? Warum? Weil wenn Substanz sich darin nicht vermischt, dann darf man das Wasser immer noch verwenden. Wenn man etwas reinwirft, was sich nicht vermischt mit dem Wasser, dann darf man das Wasser immer noch verwenden. Wie zum Beispiel, wenn Blätter reinfallen in das Wasser. Oder wenn in das Wasser ein Stück Holz reinfällt. Manche Hölzer haben Gerüche. Dann darf man das immer noch verwenden. Oder irgendetwas, was sich nicht auflöst. Genauso wie zum Beispiel Fett. Wenn man Fett reinwirft, das schwimmt oben. Das löst sich nicht in Wasser. Oder Meeressalz löst sich nicht in Wasser. Im Gegensatz zu Bergsalz. Solche Sachen vermischen sich nicht mit Wasser. Insofern, wenn sie drin sind, darf man das Wasser draußen verwenden. Aber Sachen wie Urin, wenn es reinfällt, dann darf man es eben nicht mehr verwenden. Wie ist es, wenn aber Sachen reingeworfen werden, die unrein sind, najis sind? Wir werden inshallah darüber reden, was najis alles ist, aber zum Beispiel Urin ist najis. Urin von einer erwachsenen Person ist immer najis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: "Idha kana al-ma'u qullatayn fa'innahu la yanjus." Oder in anderen Versionen, lam yahmil al-khabath. Gemeint ist, heißt der Hadith, wenn Wasser so viel ist, dass es Qullatayn sind, also gleich sage ich, wie viel das sind ungefähr, dann wird das nicht unrein. Dann wird es nicht unrein. So. Die Mehrheit der Ulama hat nach diesem Hadith gehandelt und hat Folgendes gesagt. Wenn ich Wasser habe und Qullatayn sind ungefähr eine Vierteltonne Wasser, ungefähr 270 Liter, also man sagt ja ungefähr Vierteltonne Wasser. Also man sagt 270 und dann sagt man, das sind etwa eine Vierteltonne Wasser. Wenn Wasser so viel ist, dass ich 270 Liter habe, aufwärts, und ich werfe etwas rein, was unrein ist, dann wird das Wasser insgesamt erst unrein, wenn es eine von drei Eigenschaften verändert hat. Entweder der Geruch, Geschmack oder die Farbe. Geruch, Geschmack oder die Farbe. Unter Übereinkunft der Ulama. Wenn es allerdings weniger sind als 270 Liter etwa, dann darf ich das Wasser nicht verwenden, egal wie viel reingefallen ist. Egal wie viel reingefallen ist. Das ist die Mehrheit der Fuqaha, sagt das. Die zweite Ansicht der Fuqaha ist, sie haben diese Unterscheidung gar nicht gemacht. Sie haben diese Unterscheidung gar nicht gemacht. Und sie haben gesagt, egal wie viel Wasser das Wasser ist, wenn sich der Geruch, Geschmack oder die Farbe geändert hat, dann verwende ich nicht mehr. Und wenn nicht, dann darf ich trotzdem noch verwenden. Wenn nicht, darf ich trotzdem verwenden. Aber da der Hadith authentisch ist, wie der Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad gesagt hat, Hafizallah, ist die richtige Ansicht, dass man danach handelt und eine Unterscheidung macht zwischen wie viel Wasser es ist. Wie viel Wasser es ist. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sehr viel Information. Deswegen wollte ich nur eine Sache nochmal klarstellen, dann sind wir inshallah fertig. Noch einmal. Wenn ich reinigendes Wasser habe, Tahur-Wasser habe, vom Regenwasser zum Beispiel, und ich mache etwas rein in dieses Wasser, vermische es mit etwas, was an sich auch sauber ist, okay? Dann kommt es darauf an, vermischt es sich oder vermischt es sich nicht. Wenn es sich vermischt und den Geruch, Geschmack oder die Farbe verändert hat, dann ist, das Wasser nicht mehr zu verwenden. Als Wasser, um Wudu zu machen. Wenn ich allerdings Regenwasser habe und etwas Unreines reintue, dann kommt es darauf an, wie viel Wasser es ist. Wenn es wenig Wasser ist, dann ist es immer unrein. Und wenn es viel Wasser ist, dann nur, wenn es eines von diesen drei Eigenschaften verändert hat. Ich glaube, es ist nicht so schwer. Nicht so kompliziert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sache einfach machen. Es gibt manche Fuqaha, die diese Unterscheidung gar nicht gemacht haben zwischen Tahir und Tahur. Aber die Mehrheit der Ulama hat das gemacht. Und sie beruhen sich, also manche haben gar nicht Unterscheidung gemacht zwischen reinigendem Wasser und unreinem, und reinigen Wasser, Tahir und Tahur. Sie haben gesagt, jedes Wasser ist entweder, darf man es benutzen, um Wudu zu machen und Ghusl zu machen, oder es ist unrein. Fertig. Aber die Ansicht der Mehrheit stützt sich auf die folgenden Belege, und zwar wie Allah gesagt hat, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Das heißt, wir haben vom Himmel reinigendes Wasser abgesandt. Und wenn Allah gesagt hat, reinigendes Wasser, das heißt, es gibt auch Wasser, das nicht Tahur ist. Und Tahur bedeutet ja an sich rein und anderes reinigend. Also gibt es auch Wasser, das an sich, das eben Tahir ist. Und Tahir bedeutet an sich rein, aber nicht anderes reinigend. Und dass es Najis Wasser gibt, das wissen wir alle unter Übereinkunft. Und der zweite Beleg ist, dass ein Mann dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gefragt hat. Er sagte, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, inna narkabul bahra. Das heißt, manchmal gehen wir auf die See. Wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma. Und wir haben wenig Wasser mit uns. Fa in tawadda'na bihi atashna. Wenn wir mit diesem wenigen Wasser Wudu machen, dann werden wir durstig. Afana tawadda'u bima'il bahri. Er fragte, dürfen wir dann mit dem Wasser vom Meer Wudu machen? Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. Der Hadith ist sahih bei Abu Dawud. Das heißt, der Gesandte Allah hat gesagt, das Wasser vom Meer ist tahur, also reinigend und an sich rein, al-hillu maytatuh, und das tote Tier von diesem Meer darf man auch essen. Das heißt, wenn irgendein Fisch von alleine gestorben ist im Meer, darf man dieses Tier nehmen und trotzdem essen. Im Gegensatz zu den Tieren auf dem Land, wenn dort ein Tier von alleine verboten, gestorben ist, Meita, hat Allah im Koran ausdrücklich verboten, dass wir es nicht mehr essen dürfen. Und was ist der Beleg aus diesem Hadith? Die Sahaba radiallahu anhum haben gewusst, dass sie Wudu machen müssen mit Wasser, und sie haben dieses Meereswasser gesehen, und sie haben trotzdem, waren sie nicht sicher, ob sie dieses Wasser benutzen dürfen. Und das weist darauf hin, dass die Sahaba verstanden haben, dass es mehr als eine Art von Wasser gibt, von reinigem, sauberem Wasser gibt. Und dass sie nicht einfach irgendwelches Wasser benutzen dürfen. Wa sallallahu alaihi wa sallam.